und weinte. »Still, was nützt es, so zu weinen?« sagte Alice ganz böse zu sich selbst. »Ich rate dir, den Augenblick aufzuhören.« Sie gab sich oft sehr guten Rat, obgleich sie ihn selten befolgte, und manchmal schalt sie sich selbst so strenge, dass sie sich zum Weinen brachte, und einmal, erinnerte sie sich, hatte sie versucht, sich eine Ohrfeige zu geben, weil sie im Croquet betrogen hatte, als sie gegen sich selbst spielte, denn dieses eigentümliche Kind stellte sehr gern zwei Personen vor. »Aber jetzt hilft es zu nichts«, dachte die arme Alice, »zu tun, als ob ich zwei verschiedene Personen wäre. Ach, es ist ja kaum genug von mir übrig zu einer anständigen Person.« Bald fiel ihr Auge auf eine kleine Glasbüsche, die unter dem Tische lag. Sie öffnete sie und fand einen sehr kleinen Kuchen darin, auf welchem die Worte »Iss mich« schön in kleinen Rosinen geschrieben standen. »Gut, ich will ihn essen«, sagte Alice. »Und wenn ich davon größer werde, so kann ich den Schlüssel erreichen. Wenn ich aber kleiner davon werde, so kann ich unter der Tür durchkriechen. So, auf jeden Fall, gelange ich in den Garten. Es ist mir einerlei wie.« Sie aß ein bisschen und sagte neugierig zu sich selbst, »Aufwärts oder abwärts?« Dabei hielt sie die Hand prüfend auf ihren Kopf und war ganz erstaunt zu bemerken, dass sie dieselbe Größe behielt. Freilich geschieht dies gewöhnlich, wenn man Kuchen isst, aber Alice war schon so an wunderbare Dinge gewöhnt, dass es ihr ganz langweilig schien, wenn das Leben so natürlich fortging. Sie machte sich so daran und verzehrte den Kuchen völlig. Ende von Kapitel 1. Gelesen von Kara Schallenberg, www.kray.org. Kapitel 2 von Alices Abenteuer im Wunderland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Alices Abenteuer im Wunderland von Lewis Carroll. Übersetzt von Anthony Zimmermann. Kapitel 2 – Der Tränenpfuhl. »Verquerer und Verquerer«, rief Alice. Sie war so überrascht, dass sie im Augenblick ihre eigene Sprache ganz vergaß. »Jetzt werde ich auseinandergeschoben, wie das längste Teleskop, das es je gab. Lebt wohl, Füße!« Denn als sie auf ihre Füße hinabsah, konnte sie sie kaum mehr zu Gesicht bekommen, so weit fort waren sie schon. »Oh, meine armen Füßchen! Wer euch wohl nun Schuhe und Strümpfe anziehen wird, meine Besten, denn ich kann es unmöglich tun. Ich bin viel zu weit ab, um mich mit euch abzugeben. Ihr müsst sehen, wie ihr fertig werdet.« »Aber gut muss ich zu ihnen sein«, dachte Alice, »sonst gehen sie vielleicht nicht, wohin ich gehen möchte. Lass mal sehen, ich will ihnen jeden Weihnachten ein paar neue Stiefel schenken.« Und sie dachte sich aus, wie sie das anfangen würde. »Sie müssen per Fracht gehen«, dachte sie. »Wie drollig es sein wird, seinen eigenen Füßen ein Geschenk zu schicken und wie komisch die Adresse aussehen wird.« An Alices rechten Fuß, wohlgeboren, Fußteppich, nicht weit vom Kamin, mit Alices Grüßen. »Oh, was für unsinnig, Schwatze!« Gerade in dem Augenblick stieß sie mit dem Kopf an die Decke. Sie war in der Tat über 9 Fuß groß, und sie nahm sogleich den kleinen goldenen Schlüssel auf und rannte nach der Gartentür. Arme Alice, das Höchste, was sie tun konnte, auf der Seite liegend, mit einem Auge nach dem Garten hinunterzusehen. Aber an Durchgehen war weniger als je zu denken. Sie setzte sich hin und fing wieder an zu weinen. »Du solltest dich schämen«, sagte Alice, »solch ein großes Mädchen. Da hatte sie wohl recht. Noch so zu weinen. Hör gleich auf, sag ich dir.« Aber sie weinte trotzdem fort und vergoß Tränen eimerweise, bis sich zuletzt ein großer Pfuhl um sie bildete, ungefähr 4 Zoll tief und einen halben Korridor lang. Nach einem Weilchen hörte sie Schritte in der Entfernung und trocknete schnell ihre Tränen, um zu sehen, wer es sei. Es war das weiße Kaninchen, das prachtvoll geputzt zurückkam, mit ein paar weißen Handschuhen in einer Hand und einem Fächer in der anderen. Es trippelte in großer Eile entlang, vor sich hinredend. »Oh, die Herzogin, die Herzogin! Die wird außer sich sein, wenn ich sie warten lasse.« Alice war so ratlos, dass sie jeden um Hilfe gerufen hätte. Als das Kaninchen aber in ihre Nähe kam, fing sie mit leiser, schüchterner Stimme an. »Bitte, lieber Herr!« Das Kaninchen fuhr zusammen, ließ die weißen Handschuhe und den Fächer fallen und lief in die Nacht hinein, so schnell es konnte. Alice nahm den Fächer und die Handschuhe auf, und da der Gang sehr heiß war, fächelte sie sich, während sie so zu sich sprach. »Wunderbar, wie seltsam heute alles ist! Und gestern war es ganz wie gewöhnlich. Ob ich wohl in der Nacht umgewechselt worden bin? Lass mal sehen. War ich dieselbe, als ich heute früh aufstand? Es kommt mir fast vor, als hätte ich wie eine Veränderung in mir gefühlt. Aber wenn ich nicht dieselbe bin, dann ist die Frage, wer in aller Welt bin ich? Ja, das ist das Rätsel.« So ging sie in Gedanken alle Kinder ihres Alters durch, die sie kannte, um zu sehen, ob sie in eins davon verwandelt wäre. »Ich bin sicherlich nicht Ida«, sagte sie, »denn die trägt lange Locken und mein Haar ist gar nicht lockig. Und bestimmt kann ich nicht Clara sein, denn ich weiß eine ganze Menge und sie, oh, sie weiß so sehr wenig. Außerdem ist sie sie selbst und ich bin ich, und oh, wie konfus es alles ist. Ich will versuchen, ob ich nicht alles weiß, was ich sonst wusste. Lasst sehen. 4 mal 5 ist 12 und 4 mal 6 ist 13. 4 mal 7 ist, oh weh, auf die Art komme ich nie bis 20. Aber das 1 mal 1 hat nicht so viel zu sagen. Ich will Geographie nehmen. London ist die Hauptstadt von Paris und Paris die Hauptstadt von Rom und Rom. Nein, ich wette, das ist alles falsch. Ich muss in Clara verwandelt sein. Ich will noch einmal sehen, ob ich sagen kann, bei einem Wirte. Und sie faltete die Hände, als ob sie ihrer Lehrerin hersagte und fing an. Aber ihre Stimme klang rau und ungewohnt und die Worte kamen nicht wie sonst. Bei einem Wirte wunderwild war ich jüngst zu Gaste. Ein Bienennest, das war sein Schild, in einer braunen Tatze. Es war der grimme Zottelbär, bei dem ich eingekehret. Mit süßen Honigsheim hat er sich selbst wohl genähret. »Das kommt mir gar nicht richtig vor«, sagte die arme Alice, und Tränen kamen ihr in die Augen, als sie weitersprach. »Ich muss doch Clara sein, und ich werde in dem alten Haus wohnen müssen und beinahe keine Spielsachen zum Spielen haben. Und ach, so viel zu lernen. Nein, das habe ich mir vorgenommen. Wenn ich Clara bin, will ich hier unten bleiben. Es soll Ihnen nichts helfen, wenn Sie die Köpfe zusammenstecken und herunterrufen. Komm wieder rauf, Herzchen. Ich will nur hinaufsehen und sprechen. Wer bin ich denn? Sag mir das erst, und dann, wenn ich die Person gern bin, will ich kommen. Wo nicht, so will ich hier unten bleiben, bis ich jemand anderes bin.« »Aber, oh weh«, schluchzte Alice plötzlich auf, »ich wünschte, Sie sehen herunter. Es ist mir so langweilig, hier ganz allein zu sein.« Als sie so sprach, sah sie auf ihre Hände hinab und bemerkte mit Erstaunen, dass sie beim Reden einen von den weißen Glacé-Handschuhen des Kaninchens angezogen hatte. »Wie habe ich das nur angefangen?« dachte sie. »Ich muss wieder klein geworden sein.« Sie stand auf, ging nach dem Tische, um sich daran zu messen, und fand, dass sie noch ungefähr 2 Fuß hoch sei. Dabei schrumpfte sie noch zusehends ein. Sie merkte bald, dass die Ursache davon der Fächer war, den sie hielt. Sie warf ihn schnell hin, noch zur rechten Zeit, sich vor gänzlichem Verschwinden zu retten. »Das war glücklich davongekommen«, sagte Alice, sehr erschrocken über die plötzliche Veränderung, aber froh, dass sie noch existierte. »Und nun in den Garten.« Und sie lief eilig nach der kleinen Tür. Aber ach, die kleine Tür war wieder verschlossen und das goldene Schlüsselchen lag auf dem Glastische wie vorher. »Und es ist schlimmer als je«, dachte das arme Kind, »denn so klein bin ich noch nie gewesen, nein, nie, und ich sage, es ist so schlecht, ist es.« Wie sie diese Worte sprach, glitt sie aus und den nächsten Augenblick, platsch, fiel sie bis ans Kinn in Salzwasser. Ihr erster Gedanke war, sie sei in die See gefallen. »Und in dem Fall kann ich mit der Eisenbahn zurückreisen«, sprach sie bei sich. Alice war einmal in ihrem Leben an der See gewesen und war zu dem allgemeinen Schluss gelangt, dass wo man auch ans Seeufer kommt, man eine Anzahl Bademaschinen im Wasser findet, Kinder, die den Strand mit hölzernen Spaten aufgraben und dann eine Reihe Wohnhäuser und dahinter eine Eisenbahnstation. Doch merkte sie bald, dass sie sich im Tränenpfuhl befand, den sie geweint hatte, als sie 9 Fuß hoch war. »Ich wünschte, ich hätte nicht so sehr geweint«, sagte Alice, als sie umherschwamm und sich herauszuhelfen suchte. »Jetzt werde ich wohl dafür bestraft werden und in meinen eigenen Tränen ertrinken. Das wird sonderbar sein, das. Aber alles ist heute so sonderbar.« In dem Augenblick hörte sie nicht weit davon etwas im Pfuhle plätschern und schwamm danach, zu sehen, was es sei. Erst glaubte sie, es müsse ein Walross oder ein Nilpferd sein. Dann aber besann sie sich, wie klein sie jetzt war, und merkte bald, dass es nur eine Maus sei, die wie sie hineingefallen war. »Würde es wohl etwas nützen«, dachte Alice, »diese Maus anzureden? Alles ist so wunderlich hier unten, dass ich glauben möchte, sie kann sprechen. Auf jeden Fall habe ich das Fragen umsonst.« Demnach fing sie an. »O Maus, weißt du, wie man aus diesem Pfuhl gelangt? Ich bin von dem Herumschwimmen ganz müde, O Maus.« Alice dachte, so wird eine Maus richtig angeredet. Sie hatte es zwar noch nie getan, aber sie erinnerte sich ganz gut, in ihres Bruders lateinischer Grammatik gelesen zu haben. Eine Maus, einer Maus, einer Maus, eine Maus. O Maus. Die Maus sah sie etwas neugierig an und schien ihr mit einem Auge zu blinzeln, aber sie sagte nichts. Vielleicht versteht sie nicht Englisch, dachte Alice. Es ist vielleicht eine französische Maus, die mit Wilhelm dem Eroberer herübergekommen ist. Denn trotz ihrer Geschichtskenntnis hatte Alice keinen ganz klaren Begriff, wie lange irgendein Ergebnis her sei. Sie fing also wieder an, Oui, ma chatte, was der erste Satz in ihrem französischen Konversationsbuche war. Die Maus sprang hoch aus dem Wasser und schien vor Angst im ganzen Leibe zu beben. Oh, ich bitte um Verzeihung, rief Alice schnell, erschrocken, dass sie das arme Tier verletzt habe. Ich habe ganz vergessen, dass sie Katzen nicht mögen. Katzen nicht mögen? Schrie die Maus mit kreischender, wütender Stimme. Würdest du Katzen mögen, wenn du an meiner Stelle wärst? Nein, wohl kaum, sagte Alice mit zuredendem Tone. Sei nicht böse darüber. Und doch möchte ich dir unsere Katze deiner zeigen können. Ich glaube, du würdest Geschmack für Katzen bekommen, wenn du sie nur sehen könntest. Sie ist so ein liebes, ruhiges Tier, sprach Alice fort, halb zu sich selbst, wie sie gemütlich im Pfuhle daherschwamm. Und sie sitzt und spinnt so nett beim Feuer, leckt sich die Pfoten und wäscht sich das Schnäuzchen. Und sie ist so hübsch und weich auf dem Schoß zu haben. Und sie ist ein solch famoser Mäusefänger. Oh, bitte um Verzeihung, sagte Alice wieder. Denn diesmal sträubte sich das ganze Fell der armen Maus. Und Alice dachte, sie müsste sicherlich sehr beleidigt sein. Wir wollen nicht mehr davon reden, wenn du es nicht gern hast. Wir? Wirklich? Entgegnete die Maus, die bis zur Schwanzspitze zitterte. Als ob ich je über solchen Gegenstand spräche. Unsere Familie hat von jeher Katzen verabscheut. Hässliche, niedrige, gemeine Dinger. Lass mich ihren Namen nicht wiederhören. Nein, gewiss nicht, sagte Alice, eifrig bemüht, einen anderen Gegenstand der Unterhaltung zu suchen. Magst du gern Hunde? Die Maus antwortete nicht. Daher fuhr Alice eifrig fort. Es wohnt ein so reizender kleiner Hund nicht weit von unserem Hause. Den möchte ich dir zeigen können. Ein kleiner, klaräugiger Wachtelhund, weißt du? Ach, mit solchem krausen, braunen Fell. Und er apportiert alles, was man ihm hinwirft. Und er kann aufrecht stehen und um sein Essen betteln. Und so viele Kunststücke. Ich kann mich kaum auf die Hälfte besinnen. Und er gehört einem Amtmann, weißt du? Und er sagt, er ist so nützlich, er ist ihm 100 Pfund wert. Er sagt, er vertilgt alle Ratten und... Oh, wie dumm, sagte Alice in reumütigem Ton. Ich fürchte, ich habe ihr wieder weh getan. Denn die Maus schwamm so schnell sie konnte von ihr fort und brachte den Pfuhl dadurch in förmliche Bewegung. Sie rief ihr daher zärtlich nach. Liebes Mäuschen, komm wieder zurück. Wir wollen weder von Katzen noch von Hunden reden, wenn du sie nicht gern hast. Als die Maus das hörte, wandte sie sich um und schwamm langsam zu ihr zurück. Ihr Gesicht war ganz blass. Vor Ärger, dachte Alice. Und sie sagte mit leiser zitternder Stimme, komm mit mir ans Ufer, da will ich dir meine Geschichte erzählen. Dann wirst du begreifen, warum ich Katzen und Hunde nicht leiden kann. Es war hohe Zeit, sich fortzumachen, denn der Pfuhl begann von allerlei Vögeln und Getier zu wimmeln, die hineingefallen waren. Da war eine Ente und ein Dodo und ein roter Papagei und ein junger Adler und mehrere andere merkwürdige Geschöpfe. Alice führte sie an und die ganze Gesellschaft schwamm ans Ufer. Ende von Kapitel 2, aufgenommen von Ellie, Oktober 2009. Kapitel 3 von Alices Abenteuer im Wunderland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Alices Abenteuer im Wunderland von Lewis Carroll, übersetzt von Anthony Zimmermann. Kapitel 3 Kaukusrennen und was daraus wird. Es war in der Tat eine wunderliche Gesellschaft, die sich am Strande versammelte. Die Vögel mit triefenden Federn, die übrigen Tiere mit fest anliegendem Fell, alle durch und durch nass, verstimmt und unbehaglich. Die erste Frage war, wie sie sich trocknen könnten. Es wurde eine Beratung darüber gehalten, und nach wenigen Minuten kam es alles ganz natürlich vor, vertraulich mit ihnen zu schwatzen, als ob sie sie ihr ganzes Leben gekannt hätte. Sie hatte sogar eine lange Auseinandersetzung mit dem Papagei, der zuletzt brummig wurde und nur noch sagte, »Ich bin älter als du und muss es besser wissen.« Dies wollte Alice nicht zugeben und fragte nach seinem Alter, und da der Papagei es durchaus nicht sagen wollte, so blieb die Sache unentschieden.

ihr könnt's euch gar nicht denken. Und ach, hättet ihr sie nur Vögel jagen sehen, ich sage euch, sie frisst einen kleinen Vogel, so wie sie ihn zu Gesicht bekommt. Diese Mitteilung verursachte große Aufregung in der Gesellschaft. Einige der Vögel machten sich augenblicklich davon. Eine alte Elster fing an, sich sorgfältig einzuwickeln, indem sie bemerkte, »Ich muss wirklich nach Hause gehen, die Nachtluft ist nicht gut für meinen Hals.« Und ein Kanarienvogel piepte zitternd zu seinen Kleinen, »Kommt fort, Kinder, es ist die höchste Zeit für euch, zu Bett zu gehen.« Unter verschiedenen Entschuldigungen entfernten sie sich alle, und Alice war bald ganz allein. »Hätte ich nur deine nicht erwähnt«, sprach sie bei sich mit betrübtem Ton. »Niemand scheint sie gern zu haben hier unten, und dabei ist sie doch die beste Katze von der Welt. O, meine liebe Deine, ob ich dich wohl je wiedersehen werde!« Dabei fing die arme Alice von neuem zu weinen an, denn sie fühlte sich gar zu einsam und mutlos. Nach einem Weilchen jedoch hörte sie wieder ein Trappeln von Schritten in die Entfernung und blickte aufmerksam hin, halb in der Hoffnung, dass die Maus sich besonnen habe und zurückkomme, ihre Geschichte auszuerzählen. Ende von Kapitel 3. Gelesen von Kara Schallenberg in San Diego, October 2009. Kapitel 4 von Alices Abenteuer im Wunderland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Alices Abenteuer im Wunderland von Lewis Carroll. Übersetzt von Anthony Zimmermann. Kapitel 4 Die Wohnung des Kaninchens. Es war das weiße Kaninchen, das langsam zurückgewandert kam, indem es sorgfältig beim Gehen umhersah, als ob es etwas verloren hätte, und sie hörte, wie es für sich murmelte. »Die Herzogin, die Herzogin! Oh, meine weichen Pfoten! Oh, mein Fell und Knebelbart! Sie wird mich hängen lassen, so gewiss Frettchen Frettchen sind. Wo ich sie kann haben fallen lassen, begreife ich nicht.« Alice erriet augenblicklich, dass es den Fächer und die weißen Glacierhandschuhe meinte, und gutmütig fing sie an, danach umherzusuchen, aber sie waren nirgends zu sehen. Alles schien seit ihrem Bade in dem Pfuhl verwandelt zu sein, und der große Korridor mit dem Glastische und der kleinen Tür war gänzlich verschwunden. Das Kaninchen erblickte Alice bald, und wie sie überall suchte, rief es ihr ärgerlich zu. »Was, Marianne, was hast du hier zu schaffen? Renn augenblicklich nach Hause und hol mir ein paar Handschuhe und einen Fächer. Schnell, vorwärts!« Alice war so erschrocken, dass sie schnell in der angedeuteten Richtung fortlief, ohne ihm zu erklären, dass er sich versehen habe. »Es hält mich für sein Hausmädchen«, sprach sie bei sich selbst und lief weiter. »Wie es sich wundern wird, wenn es erfährt, wer ich bin. Aber ich will ihm seinen Fächer und seine Handschuhe bringen, nämlich, wenn ich sie finden kann.« Wie sie so sprach, kam sie in ein nettes kleines Haus, an dessen Tür ein glänzendes Messingschild war, mit dem Namen W. Kaninchen drauf. Sie ging hinein, ohne anzuklopfen, lief die Treppe hinauf in großer Angst, der wirklichen Marianne zu begegnen und zum Haus hinausgewiesen zu werden, ehe sie den Fächer und die Handschuhe gefunden hätte. »Wie komisch es ist«, sagte Alice bei sich, »Besorgungen für ein Kaninchen zu machen. Vermutlich wird mir deiner nächstens Aufträge geben.« Und sie dachte sich schon aus, wie es alles kommen würde. »Fräulein Alice, kommen Sie gleich. Es ist Zeit zum Ausgehen für Sie.« »Gleich, Kinderfrau. Aber ich muss dieses Mausloch hier bewachen, bis deiner wiederkommt, und aufpassen, dass die Maus nicht herauskommt.« Nur würde deiner, dachte Alice weiter, gewiss nicht im Hause bleiben dürfen, wenn sie anfinge, die Leute zu kommandieren. Mittlerweile war sie in ein sauberes kleines Zimmer gelangt, mit einem Tisch vor dem Fenster, und darauf, wie sie gehofft hatte, ein Fächer und zwei oder drei Paar winziger weißer Glacéhandschuhe. Sie nahm den Fächer und ein paar Handschuhe und wollte eben das Zimmer verlassen, als ihr Blick auf ein Fläschchen fiel, das bei dem Spiegel stand. Diesmal war kein Zettel mit den Worten »Trink mich« drauf, aber trotzdem zog sie den Pfropfen heraus und setzte es an die Lippen. »Ich weiß, etwas Merkwürdiges muss geschehen, sobald ich esse oder trinke. Drum will ich versuchen, was dieses Fläschchen tut. Ich hoffe, es wird mich größer machen, denn es ist mir sehr langweilig, solch ein winzig kleines Ding zu sein.« Richtig, und zwar schneller, als sie erwartete. Ehe sie das Fläschchen halb ausgetrunken hatte, fühlte sie, wie ihr Kopf an die Decke stieß, und musste sich rasch bücken, um sich nicht den Hals zu brechen. Sie stellte die Flasche hin, indem sie zu sich sagte, »Das ist ganz genug. Ich hoffe, ich werde nicht weiter wachsen. Ich kann so schon nicht zur Tür hinaus. Hätte ich nur nicht so viel getrunken. O weh, es war zu spät, dies zu wünschen. Sie wuchs und wuchs und musste sehr bald auf den Fußboden niederknien. Den nächsten Augenblick war selbst dazu nicht Platz genug. Sie legte sich nun hin, mit dem Ellbogen gegen die Tür gestemmt und den anderen Arm unter dem Kopfe. Immer noch wuchs sie, und als letzte Hilfsquelle steckte sie den Arm zum Fenster hinaus und einen Fuß in den Kamin hinauf und sprach zu sich selbst. »Nun kann ich nicht mehr tun, was auch geschehen mag. Was wird nur aus mir werden?« Zum Glück für Alice hatte das Zauberfläschchen nun seine volle Wirkung gehabt, und sie wuchs nicht weiter. Aber es war sehr unbequem, und da durchaus keine Aussicht war, dass sie je wieder aus dem Zimmer hinaus konnte, so war sie sehr unglücklich. »Es war viel besser zu Hause«, dachte die arme Alice, »wo man nicht fortwährend größer und kleiner wurde und sich nicht von Mäusen und Kaninchen kommandieren lassen brauchte. Ich wünschte fast, ich wäre nicht in den Kaninchenbau hineingelaufen. Aber es ist doch komisch, diese Art zu leben. Ich möchte wohl wissen, was eigentlich mit mir vorgegangen ist. Wenn ich Märchen gelesen habe, habe ich immer gedacht, so etwas käme nie vor. Nun bin ich mittendrin in einem. Es sollte ein Buch von mir geschrieben werden, und wenn ich groß bin, will ich eins schreiben. Aber ich bin ja jetzt groß«, sprach sie betrübt weiter. »Wenigstens hier habe ich keinen Platz übrig, noch größer zu werden.« »Aber«, dachte Alice, »werde ich denn nie älter werden, als ich bin? Das ist ein Trost, nie eine alte Frau zu sein. Aber dann, immer Aufgaben zu lernen zu haben, oh, das möchte ich nicht gern.« »Oh, du einfältige Alice«, schalt sie sich selbst, »wie kannst du hier Aufgaben lernen? Sieh doch, es ist kaum Platz genug für dich, viel weniger für irgendein Schulbuch.« Und so redete sie fort, als das eine Person, dann die andere, und hatte so eine lange Unterhaltung mit sich selbst. Aber nach einigen Minuten hörte sie draußen eine Stimme und schwieg still, um zu horchen. »Marianne, Marianne«, sagte die Stimme, »hol mir gleich meine Handschuhe.« Dann kam ein Trampeln von kleinen Füßen die Treppe herauf. Alice wusste, dass es das Kaninchen war, das sie suchte, und sie zitterte so sehr, dass sie das ganze Haus erschütterte. Sie hatte ganz vergessen, dass sie jetzt wohl tausendmal so groß wie das Kaninchen war und keine Ursache hatte, sich vor ihm zu fürchten. Jetzt kam das Kaninchen an die Tür und wollte sie aufmachen. Da aber die Tür nach innen aufging und Alices Ellbogen fest dagegen gestemmt war, so war es ein vergeblicher Versuch. Alice hörte, wie es zu sich selbst sprach. »Dann werde ich herumgehen und zum Fenster einsteigen.« »Das wirst du nicht tun«, dachte Alice. Und nachdem sie gewartet hatte, bis sie das Kaninchen dicht unter dem Fenster zu hören glaubte, streckte sie mit einem Mal ihre Hand aus und griff in die Luft. Sie fasste zwar nichts, hörte aber einen schwachen Schrei und einen Fall, dann das Geklirr von zerbrochenem Glase, woraus sie schloss, dass es wahrscheinlich in den Gurkenbeet gefallen sei oder etwas dergleichen. Demnächst kam eine ärgerliche Stimme, die des Kaninchens. »Pat! Pat! Wo bist du?« Und dann eine Stimme, die sie noch nicht gehört hatte. »Wo soll ich sein? Ich bin hier. Grabe Äpfel aus, euer Gnaden.« »Äpfel ausgraben? So?« sagte das Kaninchen ärgerlich. »Hierher, komm und hilf mir heraus.« Noch mehr Geklirr von Glasscherben. »Nun sag mir, Pat, was ist das da oben im Fenster?« »Was soll's sein? Es ist ein Arm, euer Gnaden.« Er sprach es Arum aus. »Ein Arm? Du Esel, wer hat je einen so großen Arm gesehen? Er nimmt ja das ganze Fenster ein.« »Zu dienen, das tut er, euer Gnaden, aber ein Arm ist es und ein Arm bleibt es.« Jedenfalls hatte er nichts zu suchen, geh und schaff ihn fort. Darauf folgte eine lange Pause, während welcher Alice sie nur einzelne Worte flüstern hörte wie, »Zu dienen, das scheint mir nicht, euer Gnaden, gar nicht, gar nicht.« »Tu, was ich dir sage, feige Memme.« Zuletzt streckte sie ihre Hand wieder aus und tat einen Griff in die Luft. Diesmal hörte sie ein leises Wimmern und noch mehr Geklirr von Glasscherben. »Wie viele Gurkenbeete da sein müssen«, dachte Alice. »Mich soll doch wundern, was sie nun tun werden. Mich zum Fenster hinausziehen? Ja, wenn sie das nur könnten. Ich bleibe wahrlich nicht gern länger hier.« Sie wartete eine Zeit lang, ohne etwas zu hören. Endlich kamen Rollen von kleinen Leiterwagen und ein Lärm von einer Menge Stimmen, alle durcheinander. Sie verstand die Worte. »Wo ist die andere Leiter?« »Ich sollte ja nur eine bringen. Wabbel hat die andere.« »Wabbel, bring sie her, Junge. Lehn sie hier an diese Ecke.« »Nein, sie müssen erst zusammengebunden werden. Sie reichen nicht halb hinauf.« »Ach was, sie werden nicht reichen. Seid nicht so umständlich. Hier, Wabbel, fang den Strick.« »Wird das Dach auch tragen?« »Nimm dich mit dem losen Schiefer in Acht.« »Oh, da fällt er. Köpfe weg.« Ein lautes Krachen. »Wessen Schuld war das?« »Wabbels, glaube ich.« »Wer soll in den Schornstein steigen?« »Ich nicht, so viel weiß ich.« »Ihr aber doch, nicht wahr?« »Nicht ich, meiner treu. Wabbel kann hineinsteigen.« »Hier, Wabbel, der Herr sagt, du sollst in den Schornstein steigen.« »So, also Wabbel soll durch den Schornstein hereinkommen? Wirklich?« sagte Alice zu sich selbst. »Sie scheinen mir alles auf Wabbel zu schieben. Ich möchte um alles nicht an Wabbels Stelle sein. Der Kamin ist freilich eng, aber etwas werde ich doch wohl mit dem Fuße ausschlagen können.« Sie zog ihren Fuß so weit herunter, wie sie konnte, und wartete, bis sie ein kleines Tier, sie konnte nicht raten, was für eine Art es sei, in dem Schornstein kratzen und klettern hörte. Als es dicht über ihr war, sprach sie bei sich: »Dies ist Wabbel«, gab einen kräftigen Stoß in die Höhe und wartete dann der Dinge, die kommen würden. Zuerst hörte sie einen allgemeinen Chor: »Da fliegt Wabbel«, und die Stimme des Kaninchens allein: »Fangt ihn auf, ihr da bei der Hecke«, darauf Stillschweigen und wieder verworrene Stimmen: »Haltet ihm den Kopf«, »Etwas Branntwein«, »Erstickt ihn doch nicht«, »Wie geht's, alter Kerl«, »Was ist mit dir denn geschehen? Erzähl uns alles.« Zuletzt kam eine kleine, schwache, quiekende Stimme. »Das ist Wabbel«, dachte Alice. »Ich weiß es ja selbst nicht. Keinem mehr, danke. Ich bin schon viel besser. Aber ich bin viel zu aufgeregt, um euch zu erzählen. Ich weiß nur, da kommt ein Ding in die Höhe, wie ein Dosensteh auf, und da flieg ich wie eine Rakete.« »Ja, das hast du getan, alter Kerl«, sagten die anderen. »Wir müssen das Haus niederbrennen«, rief das Kaninchen. Da schrie Alice so laut sie konnte: »Wenn ihr das tut, werde ich Dinah über euch schicken.« Sogleich entstand ein tiefes Schweigen, und Alice dachte bei sich, was sie wohl jetzt tun werden. Wenn sie Menschenverstand hätten, würden sie das Dach abreißen. Nach einer oder zwei Minuten fing sie wieder an, sich zu rühren, und Alice hörte das Kaninchen sagen: »Eine Karre voll ist vor der Hand genug.« »Eine Karre voll was?«, dachte Alice. Doch sie blieb nicht lange im Zweifel, denn im nächsten Augenblick kam ein ganzer Schauer von kleinen Kieseln zum Fenster hereingeflogen, von denen ein paar sie gerade ins Gesicht trafen. »Dem will ich ein Ende machen«, sagte sie bei sich und schrie hinaus: »Das lasst mir gefälligst bleiben«, worauf wieder tiefe Stille erfolgte. Alice bemerkte mit einigem Erstaunen, dass die Kiesel sich alle in kleine Kuchen verwandelten, als sie auf dem Boden lagen, und dies brachte sie auf einen glänzenden Gedanken. »Wenn ich einen von diesen Kuchen esse«, dachte sie, »wird es gewiss meine Größe verändern, und da ich unmöglich noch mehr wachsen kann, so wird es mich wohl kleiner machen, vermute ich.« Sie schluckte demnach einen kleinen Kuchen herunter und merkte zu ihrem Entzücken, dass sie sogleich abnahm. Sobald sie klein genug war, um durch die Tür zu gehen, rannte sie zum Haus hinaus und fand einen förmlichen Anlauf von kleinen Tieren und Vögeln davor. Die arme kleine Eidechse Wabbel war in der Mitte, von zwei Meerschweinchen unterstützt, die ihm etwas aus einer Flasche gaben. Es war ein allgemeiner Sturm auf Alice, sobald sie sich zeigte. Sie lief aber so schnell sie konnte davon und kam sicher in ein dichtes Gebüsch. »Das Nötigste, was ich nun zu tun habe«, sprach Alice bei sich, wie sie in dem Wäldchen umherwanderte, »ist, meine richtige Größe zu erlangen, und das Zweite, den Weg zu dem wunderhübschen Garten zu finden. Ja, das wird der beste Plan sein.« Es klang freilich wie ein vortrefflicher Plan und recht nett und einfach ausgedacht. Die einzige Schwierigkeit war, dass sie nicht den geringsten Begriff hatte, wie sie ihn ausführen sollte. Und während sie so ängstlich zwischen den Bäumen umherguckte, hörte sie plötzlich ein feines, scharfes Bellen, gerade über ihrem Kopfe, und sah eilig auf. Ein ungeheuer großer junger Hund sah mit seinen hervorstehenden runden Augen auf sie herab und machte einen schwachen Versuch, die Pfote auszustrecken, um sie zu berühren. »Armes kleines Ding«, sagte Alice in liebkosendem Tone, und sie gab sich alle Mühe, ihm zu pfeifen. Dabei hatte sie aber große Angst, ob er auch nicht hungrig wäre, denn dann würde er sie wahrscheinlich auffressen, trotz aller Liebkosungen. Ohne recht zu wissen, was sie tat, nahm sie ein Stäbchen auf und hielt es ihm hin, worauf das ungeschickte Tierchen mit allen vier Pfoten zugleich in die Höhe sprang, vor Entzücken laut aufbellte und auf das Stäbchen losrannte und tat, als wolle es es zerreißen. Da wich Alice ihm aus hinter eine große Distel, um nicht zertreten zu werden, und so, wie sie auf der anderen Seite hervorkam, lief der junge Hund wieder auf das Stäbchen los und fiel kopfüber in seiner Eile, es zu fangen. Alice, der es vorkam, als wenn jemand mit seinem Fuhrmannspferde Zeck spielt und die jeden Augenblick fürchtete, unter seine Füße zu geraten, lief wieder hinter die Distel. Da machte der junge Hund eine Reihe von kurzen Anläufen auf das Stäbchen, wobei er jedes Mal ein klein wenig vorwärts und ein gutes Stück zurückrannte und sich heiser bellte, bis er sich zuletzt mit zum Munde heraushängender Zunge und halbgeschlossenen Augen ganz außer Atem hinsetzte. Dies schien Alice eine gute Gelegenheit zu sein, fortzukommen. Sie machte sich also gleich davon und rannte, bis sie ganz müde war und keine Luft mehr hatte und bis das Bellen nur noch ganz schwach in der Ferne zu hören war. »Und doch war es ein lieber kleiner Hund«, sagte Alice, indem sie sich an eine Butterblume lehnte, um auszuruhen, und sich mit einem der Blätter fächelte. »Ich hätte ihm gern Kunststücke gelernt, wenn ich nur groß genug dazu gewesen wäre.« »Oh ja, das hätte ich beinahe vergessen. Ich muss ja machen, dass ich wieder wachse.« »Lass sehen, wie fängt man es doch an? Ich dächte, ich sollte irgendetwas essen oder trinken, aber die Frage ist, was?« Das war in der Tat die Frage. Alice blickte um sich nach allen Blumen und Grashalmen, aber gar nicht so aus, als ob es das Rechte sei, dass sie unter Umständen essen oder trinken müsse. In der Nähe wuchs ein großer Pilz, ungefähr so hoch wie sie.

Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Alices Abenteuer im Wunderland von Lewis Carroll, übersetzt von Anthony Zimmermann. Kapitel 11. Wer hat die Kuchen gestohlen? Der König und die Königin der Herzen saßen auf ihrem Throne, als sie ankamen, und eine große Menge war um sie versammelt, allerlei kleine Vögel und Tiere, außerdem das ganze Pack Karten. Der Bube stand vor ihnen in Ketten, einen Soldaten an jeder Seite, um ihn zu bewachen. Dicht bei dem Könige befand sich das weiße Kaninchen, eine Trompete in einer Hand, in der anderen eine Pergamentrolle. Im Mittelpunkte des Gerichtshofes stand ein Tisch mit einer Schüssel voll Torten. Sie sahen so appetitlich aus, dass der bloße Anblick Alice ganz hungrig darauf machte. Ich wünschte, sie machten schnell mit dem Verhör und reichten die Erfrischungen herum. Aber dazu schien wenig Aussicht zu sein, so dass sie anfing, alles genau in Augenschein zu nehmen, um sich die Zeit zu vertreiben. Alice war noch nie in einem Gerichtshofe gewesen, aber sie hatte in ihren Büchern davon gelesen und bildete sich etwas Rechtes darauf ein, dass sie alles, was sie dort sah, bei Namen zu nennen wusste. »Das ist der Richter«, sagte sie für sich, »wegen seiner großen Perücke.« Der Richter war übrigens der König, und er trug die Krone über der Perücke. Seht euch das Titelbild an, wenn ihr wissen wollt, wie. Es sah nicht aus, als sei es ihm bequem, und sicherlich stand es ihm nicht gut. »Und jene 12 kleine Tiere da sind vermutlich die Geschworenen«, dachte Alice. Sie wiederholte sich selbst dies Wort 2 bis 3 Mal, weil sie so stolz darauf war. Denn sie glaubte, und das mit Recht, dass wenig kleine Mädchen ihres Alters überhaupt etwas von diesen Sachen wissen würden. Die 12 Geschworenen schrieben alle sehr eifrig auf Schiefertafeln. »Was tun sie?« fragte Alice den Greifen ins Ohr. »Sie können ja noch nichts aufzuschreiben haben, ehe das Verhör beginnt.« »Sie schreiben ihren Namen auf«, sagte ihr der Greif ins Ohr, »weil sie bange sind, sie zu vergessen, ehe das Verhör zu Ende ist.« »Dumme Dinger«, fing Alice entrüstet ganz laut an. Aber sie hielt augenblicklich inne, denn das weiße Kaninchen rief aus, »Ruhe im Saal!« Und der König setzte seine Brille auf und blickte spähend umher, um zu sehen, wer da gesprochen habe. Alice konnte ganz deutlich sehen, dass alle Geschworene »dumme Dinger« auf ihre Tafeln schrieben, und sie merkte auch, dass einer von ihnen nicht wusste, wie es geschrieben wird, und seinen Nachbar fragen musste. »Die Tafeln werden in einem schönen Zustande sein, wenn das Verhör vorüber ist«, dachte Alice. Einer der Geschworenen hatte einen Tafelstein, der quiekste. Das konnte Alice natürlich nicht aushalten. Sie ging auf die andere Seite des Saales, gelangte dicht hinter ihn und fand sehr bald eine Gelegenheit, den Tafelstein fortzunehmen. Sie hatte es so schnell getan, dass der arme kleine Geschworene, es war Wabbel, durchaus nicht begreifen konnte, wo sein Griffel hingekommen war. Nachdem er ihn also überall gesucht hatte, musste er sich endlich entschließen, mit einem Finger zu schreiben, und das war von sehr geringem Nutzen, da es keine Spuren auf der Tafel zurückließ. »Harold verließ die Anklage«, sagte der König. Da blies das weiße Kaninchen 3 Mal in die Trompete, entfaltete darauf die Pergamentrolle und las wie folgt. »Kör Königin, sie buk Kuchen«, Juch heiße sah, juch hey. Kör Bube kam, die Kuchen nahm. Wo sind sie nun, oh weh? Gebt euer Urteil ab, sprach der König zu den Geschworenen. Noch nicht, unterbrach ihn das Kaninchen schnell. Da kommt noch vielerlei erst. Lasst den ersten Zeugen eintreten, sagte der König, worauf das Kaninchen 3 Mal in die Trompete blies und ausrief, erster Zeuge! Der erste Zeuge war der Hutmacher. Er kam herein, eine Tasse in einer Hand und in der anderen ein Stück Butterbrot haltend. »Ich bitte um Verzeihung, Eure Majestät, dass ich das mitbringe, aber ich war ganz nicht fertig mit meinem Tee, als nach mir geschickt wurde.«

Das lange Gras zu ihren Füßen rauschte, da das weiße Kaninchen vorbeihuschte. Die erschrockene Maus plätscherte durch den nahen Teich. Sie konnte das Klappern der Teetassen hören, wo der Faselhase und seine Freunde ihre immerwährende Mahlzeit hielten, und die gellende Stimme der Königin, die ihre unglücklichen Gäste zur Hinrichtung abschickte. Wieder nieste das Ferkelkind auf dem Schoße der Herzogin, während Pfannen und Schüsseln rundherum in Scherben brachen. Wieder erfüllte der Schrei des Greifen, das Quieken von dem Tafelstein der Eidechse und das Stöhnen des unterdrückten Meerschweinchens die Luft und vermischten sich mit den Schluchzen der unglücklichen falschen Schildkröte in der Entfernung. So saß sie da mit geschlossenen Augen und glaubte fast, sie sei im Wunderlande, obgleich sie ja wusste, dass sobald sie die Augen öffnete, alles wieder zur alltäglichen Wirklichkeit werden würde. Das Gras würde nur im Winde rauschen, der Teich mit seinem Rieseln das Wogen des Rohres begleiten, das Klappern der Teetassen würde sich in die klingenden Herdenglocken verwandeln und die gellende Stimme der Königin in die Rufe des Hirtenknaben. Das Niesen des Kindes, das Geschrei des Greifen und all die anderen außerordentlichen Töne würden sich, das wusste sie, in das verworrene Getöse des geschäftigen Gutshofes verwandeln, während sie statt des schwermütigen Schluchzens der falschen Schildkröte in der Ferne das wohlbekannte Brüllen des Rindfisches hören würde. Endlich malte sie sich aus, wie ihre kleine Schwester Alice in späterer Zeit selbst erwachsen sein werde, und wie sie durch alle reiferen Jahre hindurch das einfache, liebevolle Herz ihrer Kindheit bewahren und wie sie andere kleine Kinder um sich versammeln und deren Blicke neugierig und gespannt machen werde mit manch einer wunderbaren Erzählung, vielleicht sogar mit dem Traume vom Wunderlande aus alten Zeiten, und wie sie all ihre kleinen Sorgen nachfüllen, sich über alle ihre kleinen Freuden mitfreuen werde in der Erinnerung an ihr eigenes Kindesleben und die glücklichen Sommertage. Ende von Kapitel 12. Aufgenommen von Ellie, November 2009. Ende von Alices Abenteuer im Wunderland von Lewis Carroll, übersetzt von Anthony Zimmermann.